Слава Господу, братья и сестры. Ehre sei dem Herrn, Brüder und Schwestern. На этот раз, dieses Mal, если Господь позволит, wenn es der Herr erlaubt, я снова хочу поехать на Украину, möchte ich wieder nach in die Ukraine fahren, чтобы помочь там бедным людям, um dort den armen Menschen zu helfen. Как я упоминал уже, wie ich schon erinnert habe, в этом году я там купил 65 тонн продуктов. In diesem Jahr habe ich 65 Tonnen Lebensmittel gekauft. И распространили по бедных семьях. Und sie wurden verteilt an die armen Familien. В прошлом году я купил 60 тонн. Im letzten Jahr habe ich 60 Tonnen gekauft. И я сердечно благодарю вас. Und ich danke euch von Herzen. То, что вы уделили для этого дела. Für das, was ihr zugeteilt habt für dieses Werk. Даже если кто-либо уделял мне лично для моих расходов, wenn sogar jemand mir persönlich gegeben hat für meine eigenen Ausgaben, я это не беру себе. Dann nehme ich das nicht für mich. У меня есть на столе хлеб, молоко и масло. Ich habe auf meinem Tisch Brot, Milch und Butter. И также и мед еще. Und auch Honig. Я, слава Богу, за это. Und Ehre sei dem Herrn dafür. А то, что мне братья и сестры дают, und das, was mir die Brüder und Schwestern geben, я везу тем, которые нуждаются. Das fahre ich zu denen hin, die Not leiden. И они славят Бога. Und sie preisen Gott. И благодарят вас. Und danken euch. Слава Богу. Ehre sei Gott. Поэтому примите благодарение. Und deshalb nehmt den Dank an. И да вознаградит вас Господь. Und, und möge der Herr euch tausendfältig belohnen. Ja, слава ему. Ehre sei ihm. Германия много помогает. Deutschland hilft viel. Особенно те люди, которые приехали из Советского Союза. Besonders die Menschen, die aus der Sowjetunion gekommen sind. Да, те, которые узнали, что такое голод. Diejenigen, die erfahren haben, was Hunger ist, что такое нищета и нужда, was Armut und Not ist, мы все это пережили. Wir alle haben dies erfahren. И Бог сохранил. Und Gott hat uns bewahrt. И теперь мы все имеем. Und jetzt haben wir alles. Имеем право поделиться с теми, кто нуждается. Und wir haben das Recht, mit denen zu teilen, die Not leiden. Слава Богу. Ehre sei Gott. В этот раз, когда я был на Украине, als ich dieses Mal in der Ukraine war, я проехал от одной границы аж до другой границы. Da bin ich von einer Grenze bis zur anderen Grenze gefahren. Я много чего и научился. Und ich habe vieles gelernt. И много чего видел. Und vieles gesehen. В много чем участвовал. Und an vielem teilgenommen. Но у меня есть проповедь сегодня. Aber ich habe heute eine Predigt. Поэтому я не буду много говорить. Deswegen werde ich nicht viel darüber sagen. Мы читаем из первой главы книги Даниила. Wir lesen aus dem ersten Kapitel des Buches Daniel. Из третьего стиха по девятый. Verse 3 bis 9. Читаем по стиху. И сказал царь Аспеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых из рода царского и княжеского привел. Und der König sprach zu Aspenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte aus den Kindern Israel vom königlichen Stamm und Herrenkindern wählen. Отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. Knaben, die nicht gebrechlich wären, sondern schöne, vernünftige, weise, kluge und verständige, die da geschickt wären zu dienen an des Königs Hofe und zu lernen chaldäische Schrift und Sprache. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Solchen bestimmte der König, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den selbst trank, dass sie also 3 Jahre auferzogen würden und danach vor dem König dienen sollten. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Михаил и Азария. Unter diesen waren Daniel, Hanania, Misael und Azaria von den Kindern Juda. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Седрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авденаал. Und der oberste Kämmerer gab ihnen Namen und nannte Daniel Belsazar und Hanania Sadrach und Misael Mesach und Azaria Abednego. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Aber Daniel setzte sich vor in seinem Herzen, dass er sich mit des Königs Speise und mit dem Wein, den er selbst trank, nicht verunreinigen wollte, und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht müsste verunreinigen. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. Und Gott gab Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig ward. Из этого текста, aus diesem Text, который мы прочитали, den wir gelesen haben, и также еще будем несколько читать, und wir werden noch weiteres lesen, я буду говорить проповедь, werde ich eine Predigt sagen, на тему, zum Thema, первая молодежная группа, die erste Jugendgruppe. В наши дни, in unseren Tagen, нас посещают много молодежных групп, besuchen uns viele Jugendgruppen. Я убежден, и между вами они есть. Und ich bin überzeugt, auch unter euch gibt es sie. И слава Богу за их. Und Ehre sei Gott für sie. Когда они служат Господу. Wenn sie dem Herrn dienen. Но, дорогие, когда мы сравняем сегодняшние группы, aber ihr Lieben, wenn wir die heutigen Gruppen vergleichen, из этой группой, которую мы прочитали, mit der Gruppe, von der wir gelesen haben, то похожи они на эту группу или нет? Sind sie dieser Gruppe ähnlich oder nicht? Поэтому можем смело принять эту группу молодежи как образец. Deshalb können wir diese Jugendgruppe ganz mutig als Beispiel nehmen. Дорогие дети Божьи, ihr lieben Kinder Gottes, особенно молодые, besonders ihr Jungen, к которым я больше посвящаю эту проповедь, denen ich diese Predigt mehr widme, она нужна для всех нас, особенно молодым, то, что здесь написано. Sie ist uns alle nötig, besonders aber den Jungen, das, was hier geschrieben steht. Как в те времена, wie zu jener Zeit, этим четырем, diesen vieren, о которых мы прочитали, von denen wir gelesen haben, Даниил, Daniel, Азария, Мисаил и все они, Азария, Мисаил, und sie alle, я, для них был представлен царский стол. Ihnen wurde der Königstisch vorgesetzt. Он очень аттрактивный. Er ist sehr attraktiv. Я, очень привлекательный. Sehr anziehend. Я, привлекает к себе. Er zieht heran zu sich. То самое мы имеем сегодня в Америке. Dasselbe haben wir heute in Amerika. То самое вы имеете в Германии. Dasselbe habt ihr in Deutschland. Но, дорогие, aber ihr Lieben, если молодой человек, wenn ein junger Mensch, положил сердце своем, in sein Herz gelegt hat, и сделал 100-процентное решение, und eine 100-процентige Entscheidung getroffen hat, быть верным Богу, Gott treu zu sein, во всяких обстоятельствах жизни, in allen Lebensumständen, Бог ему поможет, wird Gott ihm helfen. Слава Богу. Ehre sei Gott. Итак, мы рассмотрим пункт за пунктом, und so wollen wir Punkt für Punkt durchgehen. Кажется, у меня есть пять. Ich habe fünf davon. Да. Номер один. Nummer eins. Эти люди, о которых мы прочитали, diese Menschen, von denen wir gelesen haben, это первая молодежная группа, das ist die erste Jugendgruppe, которую я представляю как образец для всех наших групп, die ich zum Beispiel setze für alle unsere Gruppen. Эти люди, diese Menschen, они знали, кто они есть. Sie wussten, wer sie sind. Слава Богу. Ehre sei Gott. Вы, молодые, знаете, кто вы есть? Ihr Jungen, wisst ihr, wer ihr seid? Эти люди знали, что они сыны. Diese Menschen wussten, dass sie Söhne sind. Они наследники Авраама. Sie sind Erben Abrahams. Они избранный род. Sie sind das auserwählte Geschlecht. Отделенный Богом для Его славы. Und von Gott abgeteilt zu seiner Ehre. Люди, взятые Богом у свой удел. Menschen, die Gott in sein Eigentum genommen hat. Я люблю это слово, часто повторяю по-немецки. Ich liebe dieses Wort und deshalb wiederhole ich es oft auch in Deutsch. Wir sind seine Eigentum. Мы собственность Божия. Wir sind Eigentum Gottes. Слава Богу. Ehre sei Gott. Это радость наша. Das ist unsere Freude. Бог взял нас в свой удел. Gott hat uns zu seinem Eigentum gemacht. И мы его собственность. Und wir sind sein Eigentum. Слава ему. Ehre sei ihm. Я принадлежу Христу. Ich gehöre Christus. Он мой спаситель. Er ist mein Retter. Он мой Господь. Er ist mein Herr. Он властелин моей жизни. Er ist der Herrscher meines Lebens. И он все во всем для меня. Und er ist für mich alles in allem. И у меня одно желание. Und ich habe einen Wunsch. Угодить ему. Ihm zu gefallen. Слава ему. Ehre sei ihm. Аллилуйя. Они знали, кто они есть. Sie wussten, wer sie waren. Но прежде чем я пойду дальше, Aber bevor ich weitergehe, я хочу сказать всем, möchte ich zu allen sagen, у каждом человеке, in jedem Menschen, конечно, он весь должен Богу принадлежит, конечно. Natürlich, er muss ganz Gott gehören. Но в каждом человеке, Aber in jedem Menschen, кто бы он ни был, wer er auch sein mag, есть четыре вещи, gibt es vier Dinge, которые должны принадлежать исключительно Богу. Die nur Gott gehören sollen. И первое из них, Und das erste davon, это душа. Das ist die Seele. Господь говорит, Der Herr sagt, все души мои, alle Seelen sind mein. За твою душу, за мою душу, für deine Seele, für meine Seele, и за каждую душу, und für jede Seele, Христос заплатил великую цену, hat Christus einen großen Preis bezahlt. Слава Ему! Ehre sei ihm. И так как Он заплатил за мою душу великую цену, Und weil er für meine Seele einen großen Preis gezahlt я обязан пред Ним, bin ich vor ihm verpflichtet, жить и ходить, zu leben und zu wandeln, достойно той цены, diesem Preis würdig, чтобы эта цена была оправдана, dass dieser Preis gerechtfertigt wird, мною, durch mich. Слава Богу, братья. Ehre sei ihm. Аллилуйя. Halleluja. Слава Господу! Ehre sei dem Herrn. И вот эти люди знали, кто они есть. Und diese Menschen wussten, wer sie sind. И первое принадлежит душа Богу. Und das erste, die Seele gehört Gott. Я, каждая душа принадлежит Богу. Jede Seele gehört Gott. Конечно, не все отдают свою душу Богу, мы знаем. Natürlich, nicht alle geben ihre Seele Gott, das wissen wir. Особенно в наши дни. Besonders in unseren Tagen. Сколько молодых людей, wie viele junge Menschen gibt es, отдают свою душу сатане, die ihre Seele dem Teufel geben. Но Христос заплатил свою цену. Aber Christus hat seinen Preis bezahlt. Поэтому он имеет право сказать. Und deshalb hat er das Recht zu sagen. Все души мои. Alle Seelen sind mein. Как бы далеко ты ни был или не была от Бога. Wie fern du auch von Gott sein magst. Воля Божья в том. Der Wille Gottes besteht чтобы darin, твоя душа принадлежала Богу Христу. Dass deine Seele Gott Christus gehört. Аллилуйя, слава ему. Halleluja, Ehre sei ihm. Второе. Das zweite, что должно в человеке принадлежать исключительно Богу. Dass im Menschen nur Gott gehören soll. Это Gloria, слава. Das ist die Ehre. Ja, слава. Die Ehre. Вы знаете, как люди сегодня гоняются за славой. Wisst ihr, wie die Menschen heute hinter der Ehre herjagen? Иногда и проповедники. Manchmal auch Prediger. Люди хотят славы. Menschen möchten Ehre а haben. Бог говорит. Aber Gott sagt. Моей славы никому не дам. Meine Ehre werde ich niemandem geben. На земле. Auf der Erde. Но придет время. Aber es wird die Zeit kommen. Когда желание Иисуса. Wenn der Wunsch Christi. Исполнится. In Erfüllung gehen wird. И это желание записано. Und dieser Wunsch ist geschrieben. 17 главе Иоанна, In Johannes Kapitel 17, и 24 стих, Vers 24, и он, Иисус, молит Отца, und Jesus betet zum Vater, чтобы его избранные, dass seine Auserwählten, имели участие, имели ту славу, которую он имел от создания, прежде создания мира. Teil hätten und diese Ehre hätten, die er hatte vor der Schöpfung der Welt. Придет время, es wird die Zeit kommen, и он разделит свою славу с нами. Und er wird seine Ehre mit uns teilen. Но сегодня, Aber heute, на земле, auf der Erde, вам благодарность, ist euch der Dank, людям благодарность, den Menschen gebührt Dank, а вся слава Богу. Aber alle Ehre gebührt Amen. Gott. Amen. Слава Богу. Ehre sei Дорогие, Gott. Помним это. Ihr Lieben, lasst uns daran denken. Я говорю, наша человеческая натура, ich sage, unsere menschliche Natur, она хочет славы. Sie möchte Ehre. Когда было... До Первой мировой войны самая большая страна в Европе была Австро-Венгрия. Vor dem Ersten Weltkrieg war das größte Land in Europa Österreich, das österreichisch-ungarische Reich. Ja. И вот, знаете, был построен первый мост через Дунай в Будапеште. Und es wurde die erste Brücke über die Donau gebaut in Budapest. Сегодня далеко лучше и больше мосты строятся. Heute werden weit größere und bessere Brücken gebaut. Но тогда это было, wie sagt meine дочь, etwas Besonderes. Что-то сверхъестественное. Damals war das etwas Besonderes, etwas Übernatürliches. И когда тот инженер, который строил этот мост, Und der Ingenieur, der diese Brücke gebaut hat, Знаете, Будапешт был разделен. Буда и Пешт. Будапешт war geteilt in Buda und Pest. И Дунай разделяли. Donau hat es geteilt. Нужно было лодкой переезжать. Und man musste mit dem Boot auf die andere Seite fahren. И вот построил этот инженер мост. Und dieser Ingenieur hat eine Brücke gebaut. И было открытие этого моста. Und die Brücke wurde eingeweiht. На всю тогдашнюю империю было провозглашено, что такого-то дня. Und in jenem ganzen Reich wurde verkündet, dass an diesem Tag будет открытие этого моста. Die Einweihung dieser Brücke sein wird. Тогда автомобилей не было. Damals gab es keine Autos. Ехали каретой, кони везли. Und man fuhr mit der Kutsche, die von Pferden gezogen Сидел wurde. Тот инженер, который строил этот мост. Dieser Ingenieur, der die Brücke gebaut hatte, saß darin. И Цезарь сидел, не знаю, Франц Йозеф или кто тогда был, я не знаю. Und der König Franz Josef oder wer das war, ich weiß es nicht. Сидели разом. Und sie saßen dort zusammen. И этот инженер просто утопал в славе. Und dieser Ingenieur, der ist einfach versunken in der Ehre. Ja, вся слава ему. Alle Ehre sei ihm. И когда они переезжали этот мост, Und als sie über diese Brücke fuhren, и остановил их один, мы говорим, peasant или Bauer. Und ein Bauer sie anhielt. И говорит им, Und zu ihnen sagte, ну ж ви построїли такий славний мост. Ihr habt einen solchen herrlichen, eine so herrliche Brücke gebaut. І з обох сторон, з обох сторон. Und von beiden Seiten стояли льви. Standen Löwen. І этот Бауер говорит. Und dieser Bauer sagte, так в этих львов язиков нет. Diese Löwen haben keine Zungen. Така слава, ну если би лучший інженер сказав это. Nun, und was ist nun mit der Ehre, wenn das ein besserer Ingenieur gesagt no, hätte? Ну, это фармер, Бауэр сказал. Aber das hat doch nur ein Bauer gesagt. Что ж вы строили, строили? Was habt ihr denn gebaut und gebaut? И поставили там львов. Und dort Löwen hingestellt. И в них языков нет. Und die haben keine Zungen. Вы знаете, это было такое унижение и поражение славы этого инженера. Das war eine solche Erniedrigung und ein solcher Schlag für diesen Ingenieur. Он приехал домой, er kam nach Hause, взял револьвер и выбил себе мозги. Nahm den Revolver und schoss sich ins Gehirn. Он не мог это перенести. Er konnte das nicht ertragen. Как люди любят славу. Wie die Menschen Ehre lieben. Любят славу. Sie lieben die Ehre. Я вже вам упоминал. Ich habe euch schon gesagt, один із этих, которые сьогодні шайки, я назову їх шайки, роз'їжджають і поють. Einige dieser, ich nenne sie so Scharen, die umherfahren und singen. Они едут в Египет и садятся возле пирамид. Sie fahren nach Ägypten und setzen sich neben die Pyramiden. И сидят там две недели. Und sitzen dort zwei Wochen lang. На том песке. Dort auf dem Sand. Головы не покрыты. Mit unbedeckten Häuptern. И молятся до Луцифера. Und beten zu Luzifer. И когда он им является, und wenn er ihnen erscheint, и спрашивает, что вы хотите, und fragt, was wollt ihr? Мы хотим славы. Wir wollen Ehre. Они говорят, мы хотим славы. Sie sagen, wir wollen Ehre. И он говорит, я дам вам славу. Und er sagt, ich werde euch Ehre geben. Но если вы своей кровью подпишете, aber nur wenn ihr mit eurem Blut unterschreibt, что ваши души будут мне навеки, dass eure Seelen mir gehören in Ewigkeit, и они подписывайте, und sie unterschreiben dies. Несколько лет назад, vor einigen Jahren, один из этих людей, hat einer dieser Menschen, обратился к Богу, sich zu Gott gewandt, и все это рассказал, und all dies erzählt. Сколько люди ищут славы? Wie sehr suchen die Menschen nach Ehre? Бог говорит, Gott sagt, в каждом человеке, In jedem Menschen, даже в царей, sogar in den Königen, вся слава принадлежит Богу, gehört alle Ehre Gott. И придет время, und es wird die Zeit kommen, когда эти цари, wenn diese Könige, снимут свои короны, ihre Kronen abnehmen и положат у ног Иисуса Христа, und sie zu Füßen Jesu Christi niederlegen ему werden. Слава. Ihm sei Ehre. Братья, ему слава. Brüder, ihm sei Halleluja. Ehre. Ему слава. Ihm sei Ehre. Да будет прославлено имя Его. Sein Name sei gepriesen. Да будет возвеличено Его имя. Sein Name sei erhöht. Слава Ему. Ehre sei ihm. Ja, слава принадлежит Богу. Die Ehre gehört Gott. Не надо за Его воевать с нашей стороны. Wir müssen nicht für sie kämpfen. Но придет время, Aber es wird die Zeit когда kommen, Христос разделит славу с нами. Dann wird Christus die Ehre mit uns слава teilen. Ему. Ehre sei ihm. Слава Ему. Ehre sei ihm. И это те люди, Und das sind die Menschen, которые взяли свой крест, die ihr Kreuz auf sich genommen идут haben за Ним. Und ihm nachfolgen. folgen. И в день оный und an jenem Tag заменять этот крест werden sie dieses на Kreuz венец, eintauschen на корону. Gegen eine Krone. Halleluja. Halleluja. Слава Богу. Ehre sei Gott. Идем дальше. Lasst uns weitergehen. Третье. Das dritte, что принадлежит Богу. Das Gott gehört. Это поклонение. Das ist die Anbetung. Я не знаю, мне кажется, что это слово не кооперирует с русским. Ich weiß nicht, ich denke, dass dieses Wort nicht gleich ist mit dem russischen Wort. Но я думаю, вы понимаете слово поклонение. Aber ich denke, ihr versteht dieses Wort, wörtlich übersetzt heißt es, das Niederbeugen. Sich niederbeugen. По-английски worship. Человек встает на колени. Der Mensch steht auf die Knie. И своим челом к земле. Und mit seiner Stirn zur Erde. Это буквальное значение поклонения. Das ist das die buchstäbliche Bedeutung von Niederbeugen oder Anbetung. И за то, что Мардохей не делал это Аману, und weil Mardochai dies nicht vor Haman gemacht hat, то Аман поставил столб повесить Мардохея. Hat Haman einen Balken aufgerichtet, um dort Mardochai zu erhängen. Когда ангел показывал Иоанну видение, в Откровении читаем. Als der Engel dem Johannes die Offenbarung zeigte, и Иоанн говорит, я поклонился ангелу. Und Johannes sagt, ich beugte mich nieder vor dem Engel. И ангел сказал, und der Engel sagte, не делай сего. Tu dies nicht. Только Богу поклонись. Nur vor Gott sollst du dich niederbeugen. Акт поклонения. Dieser Akt des Niederbeugens. Только принадлежит одному Богу. Gehört nur Gott allein. Слава ему. Ehre sei ihm. Сегодня есть люди. Heute gibt es Menschen. Например, в Индии кланяются реке Ганг. Zum Beispiel in Indien beugen sie sich nieder vor dem Fluss Gandhi. Есть люди кланяются солнцу или луне или звёздам. Es gibt Menschen, die beugen sich nieder vor der Sonne oder vor dem Mond oder den Sternen. Своим изделием рук. Vor ihren Händewerken. Может быть, многие из вас вышли из лютеран. Viele sind von euch vielleicht aus den Lutheranern hervorgegangen. У вас этого не было. Ihr hattet dieses nicht. Но мы вышли из православия. Aber wir kommen aus dem Orthodoxen. И мы были идолопоклонниками. Und wir waren Götzenanbeter. Там в углу висела икона. Dort in der Ecke hing eine Ikone. И мы к ней молились и кланялись. Und diese haben wir angebetet und uns vor ihr verbeugt. И Господь нас освободил. Und der Herr hat uns davor befreit. Помните, дорогие. Denkt, ihr Lieben. Этот акт принадлежит только Богу. Dieser Akt gehört nur Gott. Слава Господу. Ehre sei Это Gott. Третье. Das ist das dritte. И четвертое. Und das vierte. Это первая и наивысшая лояльность принадлежит Богу. Лояльность. Das ist diese erste und die höchste Treue, sie gehört Gott. Я не знаю, понимаете вы слово-то? Loyalty. Лояльность. Versteht ihr dieses Wort, Treue? Если вы живете в Германии, wenn ihr in Deutschland wohnt, вы должны чтить свою лояльность стране. Müsst ihr eure Treue dem Land gegenüber achten. Но при условии, aber unter der Bedingung, если эта страна, wenn dieses Land, и если правительство, und wenn die Regierung, старается что-то сделать вопреки Богу, bestrebt ist, etwas gegen Gott zu tun, тогда мы можем сказать вместе с апостолами, dann können wir zusammen mit den Aposteln sagen, а кого нам больше слушать, Бога или вас? Wen sollen wir mehr gehorchen, Gott oder Amen. Euch? Amen. Слава Богу. Ehre sei Gott. Наивысшая лояльность наша – это Богу. Unsere höchste Treue, sie gehört Gott. И если правительство заставляет нас убивать, und wenn die Regierung uns zwingt zu töten, Слово Божие говорит, не убей. Dann sagt das Wort Gottes, du sollst nicht töten. Поэтому мы первые лояльны Богу. Deswegen sind wir in erster Linie Gott treu. Я не создал человека, и я не имею права отобрать его жизнь. Ich habe den Menschen nicht geschaffen und ich habe nicht das Recht, von ihm das Leben zu nehmen. Amen. Мы не против правительства. Wir sind nicht gegen die Regierung. Мы должны чтить правительство. Wir müssen die Regierung achten. И иметь лояльность к ним. Und müssen treu sein ihr gegenüber. Но первая, наивысшая лояльность принадлежит Богу. Aber die erste und die höchste Treue, sie gehört Gott. Апостолы в этом были испытаны. Die Apostel wurden darin geprüft. И эти четыре, о которых мы прочитали, und diese vier Dinge, von denen wir gelesen haben, первая группа, die erste Gruppe, они были испытаны, sie waren geprüft, и они остались лояльны Богу, und sie blieben Gott treu, и Бог их сохранил. Und Gott hat sie bewahrt. Слава Господу. Ehre sei dem Herrn. Аминь.